Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Wanderer, willkommen zum Greifenklaue-Podcast. Heute mit Christophorus natürlich und Greifenklaue. Und heute wollen wir die Slaven-Schen besprechen. Stil echt mit Büchsenbier. Ich nehme aber hier den harten Stuff. Genau, wir haben Radler und Weizen Pale Ale aus der Steamcraft-Dose zur Auswahl. Also vom... Wenn wir jetzt ein Steampunk-Rollenspiel spielen würden, wäre das genau das Richtige. Ja, das Artwork hier sieht ja auch wirklich spektakulär aus. Jawohl, also. Oh, bevor wir zur Slaven-Schen kommen, nochmal ein Rückblick auf gestern. Denn bei unserer D&D-Runde gab es gestern einen Drachenkampf. Ja. Und wie viele Tote gab es, Christoph? Keinen. Und ich bin selber überrascht. Das hat nicht mal mich erwischt. Vielleicht noch viel, da bin ich viel überraschter drüber. Ja, ne, wobei du als Druide ja besonders robust bist in deinem... Als Mondzirkel-Druide, ja. Also, möchtest du kurz die Situation schildern? Ja, also fang du mal ruhig als SL in der Runde, darfst du ruhig mal das Wort ergreifen. Genau, es war so, dass zwei der Charaktere, unter anderem ein Drachling, sich beim Drachenkult eingeschlichen hatten, beziehungsweise der sie aufgenommen hat oder wie auch immer, ohne dass ihnen so richtig klar war, dass es nun der Drachenkult war. Der Drachenkult. Genau. Und dann am Morgen gab es ein kleines, Erdbeben und die Kultleute erklärten, dass der Drache zu seiner Jagd losgeflogen ist und dass er das morgens wohl immer so macht. Und ja, daraufhin beschlossen, die beiden dann nochmal einen kleinen Rundgang durch die Stadt zu machen und sich mit dem Rest ihrer eigentlichen Truppe zu vereinigen. Und dann wurde beschlossen, okay, man könnte ja jetzt quasi reingehen. Hätte natürlich noch Informationen bekommen können, wie lange das immer so ungefähr dauert. Es war schon so, dass man sich ein bisschen Zeit ließ. Der eigentliche Drachenunterschlupf steht halt auf so einem Hügel, der schwer zu erklettern ist, stark bewaldet. Gibt einen direkten Weg hoch, der wurde aber von unten sind halt Spinnennetze und man wusste, dass da die Spinnen sind. Und insofern wurde seitlich hochgeklettert. Das war von einer Seite, wo es der Drachenkult nicht sieht, weil man auch wusste, dass der den Turm im Auge hat. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Und dann seid ihr in den Turm auch eingedrungen und hattet den Plan, dort ein bisschen was mitzunehmen, um es dem Drachenkult unterzuschieben, um quasi einen Kampf zwischen Drachenkult und den Drachen auszulösen. Ja, bei dem Plan muss ich an der Stelle noch erwähnen, auch als Spieler sagte mir der Drachenkult jetzt überhaupt nichts. Du hattest mir ja mal im Auto gesagt, Mensch, das müsste doch dem einen oder anderen hier schon mal ins Auge gefallen sein, was es sich da für einen Kult handeln könnte. Ich kannte ihn nicht. Ja, ich glaube, mein Meta-Wissen endete. Computerspielen kommen die tatsächlich nicht so oft vor. Ja, also mein D&D-Wissen habe ich nicht nur aus PC- oder Computerspielen bezogen, sondern aber jedenfalls außerhalb des PC-Rollenspiels ist es quasi Drachenkult der beste Quellenband, den es für die dritte Edition gab. Aus Sicht eines Hafners geschrieben, der halt den Drachenkult beobachtet, 90% Ingame geschrieben und trotzdem sehr nützlich, halt, wie halt so ein Agentenbericht halt quasi ist, ist ja auch ein bisschen auf Nutzen getrimmt. Also deswegen, das ist ein hervorragendes Quellenbuch, wie man es fast besser nicht schreiben kann. Und ja, die restlichen 10% sind halt entsprechend Regeln und Werte für Drachen und Drachenschablonen und ja, kurz gesagt, Drachenkult betet zum einen Drachen an, hält auch einige Drachen für oder verehrt sie wie Götter einige und möchte langfristig halt Drachen dazu gewinnen, Drachenleichname zu werden, um ewig zu herrschen sozusagen. Ja, also kannte ich auch als Spieler, wie gesagt, nicht. Und ich hoffe, dass die Verehrung und der Respekt zumindest vor dem Drachlink auch ein bisschen rübergekommen ist, weil der wurde ja immer besonders höflich behandelt und verehrt. Ja, aber auch, und deswegen wollte ich jetzt gerade sagen, auch die anderen Charaktere, oder der andere Charakter in dem Fall, wurden ja sehr zuvorkommend behandelt eigentlich. Also es gab jetzt keine klare Definition. Okay, die sind jetzt vielleicht böse. Also für mich als Spieler, der den Kult jetzt auch meta-wissenstechnisch nicht kannte, haben die mich gar keine Bedrohung ausgestrahlt. Ja, also im Heft stand, glaube ich, drin, dass die eher daran interessiert sind, sich mit der Gruppe zu verbünden. Und ich hatte das ja auch schon einmal bei Agami gespielt. Der hat die halt sehr toll als Studententruppe dargestellt, sage ich mal. Also mit einem, sage ich mal, Anführer, der schon hart zum Drachenkult gehört, aber der sozusagen interessierte Mitstudenten gewonnen hat, sich das mal anzugucken. Also für einige vielleicht noch ein, war das vielleicht noch ein Spaß gewesen, bevor sie hier auf den Drachen gestoßen sind, sage ich mal. Und ein interessantes Experiment, so wie man das zu Uni-Zeiten mal macht. Und genau, so habe ich es auch gespielt. Also sie sind bis auf den einen Anführer nicht zwingend böse gewesen. Nee, und das hast du auch in dem Fall gut transportiert. Und deswegen hat es mir das ein bisschen aufgestoßen, als dann die Idee kam, lass noch hier ein paar Sachen klauen aus dem Drachenhorde, den einfach den Kultisten dahin legen, dass der Verdacht darauf fällt. Also, dass sie irgendwas Böses im Schilde führen, ist natürlich unterschwellig immer mit, schwang natürlich immer mit. Aber war doch wieder eine harte Nummer. Ja, genau. Das wollte ich auch gefühlsmäßig so ein bisschen erreichen, dass man, das hat mich halt in dem Abenteuer, weil ich es gespielt habe, tatsächlich auch sehr angesprochen und hatte da auch meinen Nerv getroffen. Ja, jedenfalls beim Abstieg dann war es eigentlich ein Patzer, der, okay, jetzt kommt der Drache dann auch wieder. Und der Kletterweg darunter war halt nicht so schnell. Das Verstecken war, glaube ich, nochmal ein Patzer. Oder jedenfalls sehr schlecht, ich glaube. Ja, aber ich glaube, eins oder zwei irgendwie, genau. Also ein Patzer war dabei und dann gab es hinterher noch eine 2, ja. Genau. Genau, und der Drache, Giftzahn, bemerkte sofort, dass da irgendwas zumindest vorging und hat euch drei auch gesehen. Oder ein spektakulärer Name übrigens für einen grünen Drachen. Ja. Ja, hat dann. Graf von Utmaran, der besonders schlecht versteckt war, angesprochen, oder der hat mit ihm gesprochen und hatte erstmal noch nicht so einen richtigen Konzept, oder das Konzept muss er erst während des Gesprächs finden, sagen wir es mal. Ja, so. Natürlich ein bisschen überrascht auch von der Situation. Und genau, klar, wenn man unten an einem Hügel steht, der vielleicht auch nochmal 20 Meter hoch ist, dann nochmal ein 12 Meter hoher Turm und ganz oben drauf sitzt ein Drache, der locker auch diese Spannweite von 12 Metern mit den Flügeln hat, dann es ist ja auch, hoffe, die Gefahr ist auch rübergekommen sozusagen, der dann erstmal. Ich glaube, er hat euch noch nicht. Er hat zumindest vermutet, dass ihr was gestohlen habt. Und und dann kam Graf Utmaran auf die Taktik sozusagen. Ja, es gibt noch andere, die euch beobachten und. Ja, genau. Aber er kannte den Kult halt und. Da, beziehungsweise genau, ihm war der Kult natürlich auch schon längst aufgefallen. Ging davon aus, dass er den schon durchaus bemerkt hat. Und. Weil die waren schon ein paar Tage vor Ort, das habt ihr auch in Erfahrung gebracht. Ja. Und er hat euch dann quasi den Hügel nochmal hochgezwungen. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Drachling ist der Einzige, der den Hügel halt schnell runtergeklettern konnte und sich dann nicht bei euch versteckt hat, sondern hinter Ruinen, sage ich mal, ein bisschen weiter weg. Und er war derjenige, der den Drachenschatz hatte, weil eure Idee war, oder auch vom Drachen, das war so ein bisschen, was hat der Drachenkult euch vielleicht auf die Idee gebracht, dass also ein Menschengeruch würde der Drache mitkriegen oder ja. Fremdgeruch, aber vielleicht von so einem Drachling kriegt er nicht so leicht mit. Und jedenfalls deswegen hatte der Drachling auch nur innen die Sachen angefasst und genau. Ein paar Goldmünzen und Kelche, Pokale geklaut. Die Taktik war schon mal nicht schlecht. Die man halt den Drachengold unterschieben wollte. Ja, jedenfalls, genau, er versteckte sich nochmal weiter hinten, als der Drache abgelenkt war, war zumindest hat denn der, als ihr den Hügel drauf war, der Drache an euch geschnuppert, aber kein, nichts von seinen Sachen an euch gerochen und hat euch dann, glaube ich, befohlen, da stehen zu bleiben und es ist dann, hat sich in den Turm geschlüpft und hat halt geguckt, was von seinem wertvollen Hort fehlt. Ja, so super wertvoll war der ja nun auch nicht, aber jedenfalls habt ihr dann die Beine in die Hand genommen, das hätte ich jetzt auch, ja, war ich mir nicht sicher. Also es war auch für mich sehr interessant, die Entwicklung, seit dann den Weg runter, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit war, da schnell wegzukommen, wo ihr wusstet, dass unten die Spinnen sind, schnell durch die Netze durch und hinter der Wand sind noch so zwei Spinnen, wo beschrieben wird, dass dann halt die Wand wegbricht und die Spinnen da durchkommen. Und da seid ihr dann aber auch erfolgreich weggelaufen. Ich glaube, du wurdest noch einmal angegriffen oder musst du nochmal getestet werden, ob die Initiative bei dir reicht. Wurde nach mir geschnappt. Ja. Genau. Und ja, seid dann durch und in den sicheren Unterschlupf geflohen, wo euch, wo Rylus, der Druide, euch erwartete. Und der Drache hat dann vor Wut erstmal die Spinnen angegriffen, die da frisch an seinem Hügel waren. Und das war sein Fehler. Genau. Weil ihr habt dann die Situation genutzt, erstmal Rylus zu fragen, ob er euch hilft, wozu er bereit war. Und ob ihr, also und habt dann das für einen Angriff genutzt. Da man sagen muss, dass der Drache da schon leicht geschwächt war, denn die Spinnen hatten ihm auch schon ein bisschen Schaden zugefügt in der Zeit. Ja, wir sind also unter guten Voraussetzungen sind wir da gestartet. Also es waren 9 Punkte. Im Angriff geblasen. Über 100. Aber es spielt keine Rolle, es hat uns motiviert, ja. Weil wir gesehen haben, wenn die Spinnen das schaffen, dann wir erst recht. Ja. Was sich zwar auch dann nicht so rauskristallisiert hatte, aber... Das schon, das ist mit den Spinnen relativ schnell fertig geworden. Und du bist dann als in deiner Bärenform herangetrabt und Rylus hat das mit 2 weiteren Bären unterstützt. Ja. Während die anderen erstmal, was das war, also es war vielleicht keine Absicht, war aber ziemlich klug, erstmal auf die Hälfte gelaufen sind und mit Fernkampfwaffen angegriffen haben. Und ja, es war die Taktik, dass wir, also dass die Bären und ich ihn halt in den Nahkampf binden und die anderen dann halt, genau, aus der Ferne. Genau, und so ging sein erster Atemangriff auf die Bären und dich. Was zumindest einen Bären fast getötet hat und die anderen waren auch schwer geschlagen, weil selbst der halbe Schaden war schon ziemlich viel. Also, ja. Wenn man halt in den Turm reingeht und von dem Drachen überrascht wird und dann so ein Atem einem entgegenkommt, dann ist das halt nicht tödlich. Ja, da hat man dann doch gemerkt, dass auch so ein Jungdrache durchaus das Potenzial hat, einen Total Party Kill herbeizuführen. In dem offenen Gelände war es denn für euch doch ein Vorteil, dass. Na gut, er konnte zwar 3 Gegner erwischen, aber 2 waren halt nur herbeigerufen. Und na gut, für den Drachen warst du schon, du warst 3 Bären greifen an. Das ist es auch nicht ganz so. Ja. Leider hat uns dann auch das Würfelglück verlassen. Also das hätte echt noch schlimmer ausgehen können. Oder eigentlich hätte es besser ausgehen können. Weil es hat irgendwie, also ich glaube, unsere Angriffsquote lag oder Erfolgsquote lag zum Beispiel unter 10%. Euer Drachling hat halt erst die erste Runde getroffen, da gar nicht mehr. Ja, mein Druide auch. Der hat einmal zugepackt und von den anderen Bären hat kein einziger getroffen. Genau, wobei umgekehrt galt das genauso. Der Drache konnte halt einmal mit einem Biss einen Bären, glaube ich, direkt töten. Und genau, dann habe ich dich auch noch einmal mit einem Biss erwischt. Aber es waren 7 oder 8 Runden und davon gingen nur 2 Bissangriffe durch. Ja. Die waren halt das Gefährlichste, weil die am meisten Schaden gemacht haben. Und da kommt nochmal zusätzlicher Giftschaden dazu. Also der hatte ich ja auch sofort aus der Bärengestalt quasi in die Menschengestalt geschleudert mit einem Biss, nachdem du auch der Atemangriff dich getroffen hatte. Aber ja. Dann geht ja der Schaden halt über. Man beginnt zwar mit vollen TP als Druide, aber dann der überzählige Schaden vom Bären geht halt gleich runter von der Menschengestalt. Das war, denke ich, auch das Gefährlichste. Beziehungsweise das Gefährlichste war nicht, dass am Schluss hat er dann nochmal tatsächlich quasi seinen Atem aufgeladen können. Und hätte es dann noch eine Runde gedauert, wäre vermutlich jemand in seinem Atem gestorben. Oder zwei. Ja. Oder zumindest auf in negative, also zumindest auf null gegangen. Aber es hätte auch sein können, dass der Schadensoutput so hoch war, dass es direkt gestorben gewesen wäre. Hätte ich auch keine Hemmung gehabt. Ja, dann hat uns aber einer der nervigsten DOD-Zauber dann doch den Arsch gerettet. Ja gut, der hat dafür gesorgt, dass er zumindest nicht fliehen konnte, ne? Ja. Nämlich verstricken, hat geholfen, den Drachen zu binden, den hat der Druide geworfen. Das muss man kritisieren, natürlich im Einsteiger-Set, dass der nicht gar nicht da drin steht. Also, das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass er bereit ist, den Charakteren zu helfen. Ich habe auch unter anderem einen Podcast dazu gehört. Da haben die auch den Druiden so mit Hilfe bewegt. Hm. Also nicht unwahrscheinlich. Ja, also auch wenn der Druide anfangs nicht von Töten des Drachen sprechen wollte, hat er dann doch die Chance gesehen halt, dass mehr drin ist und ihn quasi gebunden, damit ihr ihn töten könnt, weil er schon wirklich schwer verletzt war. Und ja, hätte er in dem Moment fliehen können, wäre es quasi eine vergebene Chance gewesen. Ja, und dann habt ihr ihm tatsächlich noch den Rest geben können. Ja, in der Tat. Graf Utmar war es mal wieder einmal. Graf Utmar, genau. Ja, der hat einige harte Nahkampftreffer gehabt, das stimmt. Genau, also das, genau, nachdem die Bären weg waren, ist dann der Rest dran, aber hatten halt tatsächlich Glück, dass ich keine Auffüllung des Drachenatens mehr gewürfelt habe. Ja, also war auf jeden Fall taktisch ein spannender Kampf. Wir haben mal ohne Battlemap gespielt, quasi nur mit Skizze. Hat für mich in meinen Augen hingereicht. Weiß nicht, wie war das für dich? War das nicht visuell genug oder hast du dich... Naja, es ist mal wieder ein bisschen, man musste sich halt umgewöhnen mal wieder. Ja. Also, weil wir ohnehin sehr wenig mit, oder eigentlich haben wir, glaube ich, gar nicht wirklich mit Battlemap gespielt. Einmal. Ja, wenn man das halt so jahrelang gewohnt ist, so zu spielen, ja. Das ist doch mal wieder eine Umgewöhnung, die Fantasie da zu benutzen, wie das aussehen mag. Aber es hat funktioniert. Also, ja. es hat geklappt. Hat natürlich auch den Hintergrund, weil es einfach ja diese taktischen Mechanismen bei D&D, wie es jetzt bei Pathfinder gibt, so in dem Maße ja auch nicht mehr gibt. Also man kann gewisse wieder mit reinnehmen oder so, das geht ja durchaus. Ja, aber halt, wenn ich hier stehe, kriege ich +2, wenn ich da +4 und das, hat man das fällt ja halt alles weg. Genau. Und das, von daher ist das in Ordnung, wenn man da ohne Battlemap spielt. Also das macht. Denke ich auch, es ist halt einfach, es ist halt gut möglich, ohne Battlemap zu spielen, gerade, sag ich mal, gegen Einzelgegner, weil man dann, also ich sag mal, wenn du 10 Gegner hast, die alle was anderes machen, dann ist es halt total, ist es natürlich kompliziert, wenn das auch noch verschiedene Gruppen sind und ja. Dann lässt sich das natürlich schwer beschreiben oder auch buchhalten. Aber mit einem Einzelgegner ging das ganz gut. Du hast dann den Druiden übernehmen müssen sozusagen. Oder zumindest die Hälfte mit übernehmen müssen. Ja. Und ja, das lief doch ganz zufriedenstellend. Und gut, der Tisch ist halt auch relativ klein. Ja, Red. Kauf noch einen anderen. wäre doppelt so groß, dann passt auch mal ein Drache drauf. Okay, Drachenkampf abgehakt. Kommen wir zur Slavenschen und damit zu meinem Bier. So, Slavenschen, genau. Es ist ungefähr ziemlich genau 2 Wochen her. Ja. Und wir waren wieder da mit den Grenzlandslayern. Ja. Und haben einiges gespielt. Also Slavenschen, der Rahmen, ich meine, es gibt ja schon genug Slavenschen-Episoden, aber für den, der das erstmal hört, Slavenschen ist halt die Veranstaltung für Dungeon Slayers, der familiäre Con sozusagen, mittlerweile zum... war es das 7. Mal? Ich glaube. Es war jetzt das 7. Mal, ja. Ja. Und da trifft man sich mal von Freitags bis Sonntag früh auf Burg Breuberg oder der Breuburg oder wie auch immer. Wo eine Jugendherberge ganz oben. Breuberg passt schon, ja. Ganz Jugendherberge ganz oben auf dem Hügel ist. Hessen ist ja schön von Bogen durchsetzt. Und ja, man hat dann einige Gemeinschaftsräume, die man dann halt zum Rollenspiel nutzen kann. Gab, glaube ich, nur selten, dass 2 Runden in einem Raum spielen mussten. Hatten wir, glaube ich, Freitag hatten wir das. Ja. Ja. Tag später auch. Ja, also gab es schon mal, aber im Prinzip, das ist das halt auch das Maximum. Meistens hat man einen Raum für sich alleine. Ja. Ist auch keine gute Lösung, da 2 Runden spielen zu können. Ja, das stimmt. Das hat mich tatsächlich am Freitag auch gestört. Was soll ich noch sagen? Ja, man hat natürlich das Borg-Ambiente, was natürlich super ist. Die gute Jugendherbergsqualität, das übers Essen lässt sich streiten, aber gut, es macht satt. Und also man muss jetzt erwähnen, dass man für 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag, man zahlt knapp 90 Euro ja, für Vollverpflegung halt. Ne? 81 war das für Vollverpflegung. Ja, genau. Also und was nicht 87, naja, ist egal. Auf jeden Fall für Vollverpflegung. Es gibt Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und das sind Sonderpreise. Hast du 82 bezahlt? Ich habe so spät bezahlt, dass ich noch weiß, wie viel ich bezahlt habe. Du hast den Spätzahlrabatt bekommen, ja. Verstehe. Nee, also das, da kann man wirklich beileibe nicht meckern. Also das ist top. Das wäre auf hohem Niveau gemeckert sozusagen. Ja. Ja, und dementsprechend hat man theoretisch 6 Spielslots, die man bespielen kann. 5. Ja. 3 am Samstag, 1 Freitag, 1 am Sonntag. Wobei der am Sonntag, den haben wir noch nie zum Spielen benutzt quasi. Also ich glaube, das allererste Mal, ich glaube, beim ersten Mal habe ich kurz mitgespielt, aber man muss halt sein Zimmer aufräumen. Ich wollte gerade sagen, mal Frühstück, Zimmer aufräumen und so 10 Uhr muss man draußen sein, das ist schon schwierig zu handhaben. Also es macht auch, wird halt unterbrochen und so, das ja. Genau. Wir haben es die letzten Jahre mal zum Podcasten benutzt. Genau. Aber no, dieses Jahr haben wir zum Socializen benutzt. Okay, genau. Was haben wir denn gespielt? Genau, wir können zwar quasi gemeinsam anfangen, weil die Freitagsrunde ist schon quasi traditionell eigentlich. Traditionell Fire Slayers, also sprich Firefly meets Star Slayers bei Dragon Orc. Ich mittlerweile im 4. Jahr hintereinander, du bist auch im 3. Jahr dabei. Mhm. Was eigentlich überraschend ist, weil dein Feedback im 1. Jahr war, dass dir nicht so gefallen hat. Aber ja, weil ich hatte genau das quasi in Häkchen bemängelt, was Sigi, also Siko, der ja auch jetzt mitgespielt hat, das erste Mal, glaube ich. Ja. Das ist aber bemängelt. Schön, immer den, der quasi neu dazukommt, muss man als Captain wählen, weil er hat noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Das stimmt. Und es ist auch genau das eingetreten, was Dragon Orc ja auch prophezeit hat, dass das halt die Arschkarte ist und der Kapitän steigt immer aus. Und das ist auch dann passiert, dann zum Schluss. Der Sigi war dann so müde, dass er dann auch keine Lust mehr hatte und dann ausgestiegen ist. Ja, also ich mal übernommen. Ich hatte ja einmal das Rätselabenteuer mit Agonira mit ihm gespielt. Auf bei der, genau, letztjährigen, nee, dieses Jahr war das ja. Das war am Anfang des Jahres beim Grenzland-Team. Anfang des Jahres ist gut, das war im Mai oder so. Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Da war er halt mit den Rätseln auch sehr überfordert und diesmal war es halt so. Ja, du kannst das Benzin haben ab morgen. Oder du kannst das Benzin haben. Aber erst am Morgen. Oder, Naja, genau. Also immer so diese Steine in den Weg legen. Das hatte mich auch beim ersten Mal, habe ich auch gesagt, oh, das kommt mir so künstlich vor. Also als ob das halt absichtlich passiert, dass uns jetzt das Ganze hier schwer gemacht wird. Ja. Ich meine, in dem Sinne ist es auch Absicht, aber. Ja, aber hast du schon ganz recht gehabt, als du nochmal darauf eingegangen bist, als wir das auf der Rückfahrt nochmal besprochen haben. Es gehört halt einfach zu Firefly dazu. Genau. Dass es halt eine Rossmöhre ist, mit der halt immer was passiert und hier klappt was nicht, da klappt was nicht. Genau, also ich finde, wodurch es auch dann halt sehr gut zum Firefly-Charakter. Man muss aber auch sagen, dass jetzt kein Stein im Weg liegen im Sinne von, ich muss euch Steine im Weg liegen, damit ihr und dieser Stein, der muss da liegen bleiben, sozusagen. Sondern ja, nein, das meine ich ja halt. Wenn wir das Problem gelöst haben, kommt halt ist das Problem gelöst und es kommt halt ein neues Problem. Genau. Aber man kommt halt trotzdem voran, sozusagen, wenn man Probleme löst. Genau, das hat ja mich beim ersten Mal auch genervt, weil ich es halt als Willkür empfunden hatte. Ja. Aber trotz alledessen war es ja ein schönes Abenteuer. Ja. So, deswegen habe ich auch dann beim zweiten Mal mitgemacht und jetzt auch halt beim dritten Mal. Beim dritten Mal jetzt einfach schon, weil es einfach jetzt dazugehört hat, die Slavenschen mit. Ja, er hatte auch vorher gefragt, Slayers hatte gar nicht Fire Slayers eingeplant, hatte nur so allgemein gefragt, ob noch irgendwas, und dann hatte ich morgen schon Fire Slayers. Ja, also mir macht das immer wunderbar Spaß. Ist einmal meine Jahresmotivation für Firefly. Ja, und was mich persönlich am meisten gewundert hat, war, dass ich sogar noch meinen Charakter dabei hatte von Beginn an. Ja, cool. Wunderbar, ja, also tatsächlich cool. Ich wusste nicht, dass ich das, ich bin ja sonst immer einer der One-Shots und weg, ne? Dann, genau. Ja. Aber ich hatte den noch dabei und ich konnte ihn noch verwenden. Wieder mit deinem Charakter, ja. Genau, ich habe tatsächlich denselben Charakter im 4. Jahr gespielt, genau. Und mittlerweile konnte ich jetzt Star Slayers quasi auf etwas höherer Stufe kennenlernen. Habe schon gewisse Kompetenzen als Pilot erlangt und einen guten Start. Ja, es ging eigentlich wie immer auch im 4. Jahr um Ähnliches, sage ich mal. Also, wobei Siko seinen Charakter schon sehr cool gespielt hat. Also wir saßen quasi die ganze Crew in der Taverne rum, kannte sich noch nicht. Außer uns beiden natürlich, wir kannten uns. Also unser Schiff war quasi ohne uns gestartet. Aufgrund einer Liebelei mit einer Companion, die mich wahrscheinlich nicht wieder mitnehmen wollte. oder so. Ich glaube, die war nicht mal wirklich Companion. Die war doch einfach nur... Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ganz das gut. War einfach nur die Ehefrau eines total reichen... Wahrscheinlich bin ich hier mit Wonder Woman auf den Sack gegangen. Das kann auch sein, ja. Okay. Und ja, dementsprechend gab es ja ein paar schräge Charaktere in der Kneipe. Und dann als Siko kam, hat er quasi... Dich nehme ich. Ab zum Schiff. Ja, das war einfach... Also eigentlich war das wirklich ein richtig cooler Einstieg, ja. Den man von Siko so gar nicht kannte eigentlich. Kommt in die Kneipe und sagt, wer braucht einen Auftrag? Genau. Obwohl er gar nichts dahinter hatte. Obwohl er gar nichts dahinter hatte, genau. Außer Schulden. Genau, die wollte er halt tilgen. Und da war er halt in der Hoffnung, dadurch noch einen Auftrag zu kriegen. Und das war eine ziemlich coole Idee. Ja. So hat er uns als Crew schon mal angeheuert gehabt. Und auch das Problem, was da die noch hätten entstehen können, quasi umgangen. Wobei wir mitbekommen haben, dass es eine religiöse Gemeinschaft dort gibt, die auch nur Starts ab und an zulässt, zum Beispiel nicht bei Nacht. Die auch anscheinend den Bürgermeister am Glockenseil aufgehangen haben. Den alten, ja, genau. Und quasi auch nicht gut finden, wenn man da Alkohol trinkt oder sowas. Ja, und genau, dann ging es ans Aufträge requirieren. Wir haben dann unter anderem eine freundliche Familie gefunden, die mitreisen wollte. Es war die Mafia. So fangen die. Das war ein Mafia-Boss, der sich absetzen wollte. Genau. Dann hatten wir noch Wolle hatten, ach, die mussten wir abholen, genau. Und dann hatten wir noch Eisenerz unter der Hand angeboten gekriegt. Genau, was auch nicht legal war auf dem Planeten. Ne? Es war dann so, dass diese religiöse Gemeinschaft quasi verhindern wollte, dass man den Leib. Ja, genau sowas, ja. Den Leib des Planeten abträgt. Heiligen Leib quasi, und das war der Leib des Planeten und die Eisenerzadern, beziehungsweise es war radioaktiv, also es kann auch Uran oder sonst was gewesen sein, dass man das abtransportiert und verkauft. Und naja, die es abbauen, die Miner, wollten halt einfach nur Geld haben, endlich. Und ja, dementsprechend haben wir versucht, das wegzuschmuggeln. Die hatten natürlich ein Gerät, wo sie die Radioaktivität mitmessen konnten. Und genau, dann haben wir das aus der Ferne unauffällig irgendwas da abgeschossen, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und ja, haben dann, glaube ich, sogar noch illegal getankt mit Bestechung. Ja, und haben wir auch noch. Sind dann weg und haben noch den Rest von dem Erz geholt. Achso, und den Mafia-Boss früher eingeladen. Und naja, das war es dann schon im Großen und Ganzen. Also hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre die Müdigkeit nicht so hoch gewesen. Ich glaube, du musstest irgendwann die Captainsrolle übernehmen. Genau, die Captainsrolle übernommen. Ja, wir haben dann auch noch den Mafia-Boss gesprengt. Das darfst du nicht unterschlagen. Oh ja, es gab noch ein großes Finale. Hätte ich jetzt fast überschlagen, stimmt. Genau, kam ja noch seine Mafia-internen Gegner mit einem Schiff hinter uns her. Haben uns zum Anhalten gezwungen und dann... Also für mich war das natürlich wunderbar, weil er hatte eine Tochter und eine Frau und die haben mir beide schöne Augen gemacht. Ich glaube, weil du auch so hervorragend gewürfelt hattest. Ne? Also bei einem Wurf hattest ich du... Ich habe einen super Start mit einer 20. Hattest du. Genau. Und dann waren beide quasi, haben sich beide nicht verguckt. Das heißt, der Typ musste weg und erst wollte, den können wir verstecken und hier und da. Ich hätte den ja so gleich abgeschoben, aber naja, auf jeden Fall kam der andere Mafiosi zur Inspektion mit seinen Leuten an Bord. Achso, und Dragonorks Sohn hat ja auch mitgespielt. Ja, stimmt. Als Infiltrator hat er dann eine Sprengfalle gelegt, die natürlich dummerweise nicht nur der andere Mafioso-Boss reingegangen ist, sondern auch noch unser Captain und dementsprechend... Ich in dem Fall. Ach, du warst... Das war ich in dem Fall. Aber ich hatte zweimal nacheinander eine 1 gewürfelt. Ja. Und deswegen blieb mir jeglicher Schaden erspart. Nicht schlecht. Ja, insofern waren ein Großteil der Gegner schon ausgeschaltet, aber irgendwie haben wir es dann geschafft, oder habe ich es geschafft, dass sie doch noch auf den eigentlich Mafia-Boss finden, den sie gesucht haben und ihn erledigt haben. Und ich glücklich in den Sonnenuntergang reiten konnte. Ja. Ja, war auf jeden Fall sehr cool, schönes Finale und genau richtig für den Freitagabend. Ja. Ja. machen wir Samstag früh weiter. Oder machen wir Samstag weiter. Möchtest du mit der Runde vom Morgen anfangen? Ja, gern. Mit Cyrion im Geisterschloss, glaube ich. Mit Cyrion im Geisterschloss, genau. Das war in dem Fall Dungeon Slayers. Das hatte Cyrion geleitet. Er sagte, achso, ich will noch ganz kurz nochmal eine Schleife ziehen zu dem Firefly-Abenteuer. Das hatte sich Dragon Orc ja alles noch ausgedacht. Ja. Selber. Und er kriegt es eigentlich immer so hin, dass man denkt, er hat sich da schon irgendwie tagelang drüber Gedanken gemacht. Ja. Aber nein, es ist alles, das meiste entsteht spontan bei ihm. Ja, also genau, er hat ja irgendwie als in der Hinterhand halt den Mafia-Boss und diese religiöse Gemeinschaft. Und den Rest, der kam dann halt spontan. Man muss dazu sagen, ich glaube, er spielt auch das Fire Slayers, hat er lange gespielt, über Jahre in einer wöchentlichen Runde. Und dann hast du natürlich so deine Asse im Ärmel, die du ausspielen kannst. Also das macht er ganz toll. Genau, das halt dann, wollte ich nur kurz anmerken, genau. Ja, dann das Geisterschloss, genau, da ging es dann tatsächlich darum, dass unsere Charaktere angeheuert wurden, ein vermeintliches Geister-Spukschloss mal zu untersuchen, weil er halt so seit geraumer Zeit sehr merkwürdige Sachen vor sich gehen und keiner sich so richtig getraut hat, da mal nachzuforschen. Weil natürlich nur vor Ort die üblichen Bauern und sonstiges Dorfvolk sich nicht getraut hat. Und das haben wir halt dann in Angriff genommen. Konnten es leider nicht zu Ende spielen, weil das halt auch der Samstagvormittag-Slot ist immer so ein bisschen unter Druck. Ja, der ist nur 2 Stunden lang. Der ist nur 2 Stunden lang, genau, weil Frühstück gibt es halt dann nur ab 7:30 oder 8. Ne, ab 8:30. Finden wir ziemlich früh. Ja, bis 10 und von 10 bis 12, das muss man schon. Genau, dann ist halt der Frühstück und dann gibt es dann 12 Stunden Mittag. Also das von daher ist da immer wenig Zeit. Sind wir auch ein bisschen durchgerusht in dem Fall. Cyrion hatte versucht, das noch irgendwie, dass wir da dann zum Ende, das noch zum Ende zu bringen, aber haben wir leider halt nicht geschafft. War auch ein sehr cooles Ding. Letztendlich ging es darum, dass dieses Haus, das stand halt so an so einer Klippe quasi, ja, dass es halt als Schmugglerhort benutzt wurde. Das wurde halt aufgekauft von so einer Schmugglerbande und die haben halt, wie gesagt, das stand auf so einer Klippe, das oder steht auf so einer Klippe das Haus und die Höhlen darunter wurden halt unter anderem benutzt, um halt Schmugglergut zu verkaufen und auszutauschen und um halt das Volk davon fernzuhalten, wurde halt extra Illusionsmagier angeheuert, der in dem Haus halt dann so die verschiedensten Sachen implementiert hat. Illusionszauber natürlich halt. Also Illusionswände zum Beispiel. Ja, genau. Also, genau. Also dann halt das Geistererscheinungen dann da auftauchen und. Ach, sowas auch, okay. Sowas auch. Und dann halt gab es aber noch reale Fallen, die mit aufgestellt wurden. Falltüren und dergleichen. Genau. Ja, hätte wirklich bis zum Schluss eigentlich cool sein können. Aber wir kamen, ich glaube, nur knapp bis zur Hälfte von der Spielzeit her. Ja. Und dann hatte uns Cyrion dann halt noch aufgeklärt, was dann passiert wäre, beziehungsweise was noch dahinter gesteckt hat. Ja, ich bin immer dem samstags morgens dort misstrauisch gegenüber und habe deswegen noch konkret nachgefragt bei Floss, das war mein Spielleiter, dass ich dann wirklich wirklich daran glaubt, dass er das auch in der Zeit durchkriegt, was er bestätigte und was auch so war. Ja, gut ab. Und wir haben eine, ich habe jetzt Wolfshatz aufgeschrieben oder Monsterhatz, wie auch immer. Genau, war im Prinzip auch eine Taverne am Wegesrand, die sich relativ einsam lag, wo nur wenige Gäste waren, wo wenig los war. Und dementsprechend haben wir erstmal da die Leute kennengelernt. Es ging halt die Legende rum von einem Monster, der in einem Waldgebiet quasi Reisende wegkascht. Und naja, war ganz lustig, die Gruppe, der sich als letztes, Kurt, der sich als letztes vorgestellt hat, halt, und ich bin der Anführer. Und dann richtig mit großer Geste. Und dann war es halt ein Zauberer. Naja. Jedenfalls war sehr cool und es gab halt die Wirtsleute, dann gab es einen Händler, gab es noch einen Holzfäller und dann gab es noch 3 alte Kumpels im Hinterzimmer. Naja, und irgendwann hört man dann, war es in der Nacht, ah ja, der Anführer, der sich früher hingelegt hat, hat auch mal Gelegenheit genutzt, schon mal beim Händler was zu klauen. Achso, und der Händler war auch noch sehr schön. Als der Gnome hingegangen ist, so, ja, mit Handel, was kann man euch kaufen? Handschellen, Peitschen. Okay. Der SM-Händler. Ja. Ja, jedenfalls hatte dann unser Anführer auch schon die Peitsche geklaut. Und dann wurde dieser Händler ermordet. Und die Story, und genau, und dann hat unser Anführer aber vorher noch, bevor das klar ist, dass er ermordet ist, in der Küche der Wirtsleute ein Gerippe eines Wildschweins, eines Keilers gefunden, mit eher menschlich wirkendem Mund, Gebiss. Und ja, naja, und ja, dann fanden sich halt alle unten ein nach dem Mord. Und Anführer, großartig, dass ihr noch so ein gutes Geschäft abschließen konntet, bevor der Mann ermordet wurde. Ja, quasi. Ja, konnte man ihn super mit aufziehen. Und er hat gesagt, ja, und dann wollte ich pinkeln gehen und hab dann dabei diesen Keiler entdeckt in der Truhe. Was, ihr wollt in die Truhe pinkeln? Also, gab auch einige lustige Momente. Und es deutet sich immer mehr darauf hin, dass halt irgendwie die Wirtsleute Dreck am Stecken hatten, eventuell den Vorgänger erschlagen haben oder auf jeden Fall dieser Fluch, haben wir uns so zusammen gereimen können, scheint ein Fluch zu sein, diesen schwarzen Keiler, und jeder, der den schwarzen Keiler schlägt, wird selber zum schwarzen Keiler. Das wird raus zum schwarzen Keiler. Ja, ich glaube, es war Keiler, ja. Und wir sind aufgebrochen zum Plateau und da hat Flost auch nochmal ganz cool so eine Mechanik eingebaut, dass halt jeder sagen konnte, wie er die Gruppe unterstützen möchte, und dementsprechend konnte er den Endkampf aufwerten. Also wenn du besonders wachsam warst und dich umgeguckt hast, hast du vielleicht die Verteidigung um 1 erhöht und so weiter. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. Oder irgendwann hast du halt Heilkräuter am Wegesrand gefunden. Also das ist eine Mechanik, die, wo ich gesagt habe, das muss man mal ausarbeiten, das kann man halt für Endkämpfe eigentlich super einsetzen. Genau, und dann auf dem Plateau kam es dann zum Endkampf mit dem Keiler. Wir hatten ja das Problem, ihn nicht erschlagen zu können. Die Idee war dann irgendwann, ihn runterzuschubsen, was uns dann aber nicht gelang. Und ich glaube, es war wieder der Anführer, der zuschlug. Und quasi, es blieb noch ein Lebenspunkt übrig, also fast hätte sich unser Anführer geopfert. Für uns alle. Und wir dürfen ja nicht schlagen. Statt dass wir ihn runterschubsen konnten, ist er dann halt weggerannt in seine Höhle und hat sich da zurückgezogen. Und wir sind ja nur in die vordere Teil rein, konnten da noch am Leichnam einen kleinen Schatz bergen und haben dann die Höhle zum Einsturz gebracht. Beziehungsweise am Höhleneingang was zum Einsturz gebracht. Und so die Schauergeschichte beenden können. Jawohl. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Abenteuer, hat halt genau in diese 2 Stunden gepasst. Ja, ganz erstaunlich, dass das geklappt hat. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Also in all den Jahren hat kein Samstags-Vormittagsslot geklappt bei mir. Manchmal ist es auch so, was halt auch oft ist, dass man halt Freitagabend spielt und Samstag früh nochmal fortsetzt oder so, aber in dem Fall war es ganz cool, dass das so geklappt hat. Ja, dann geht's bei dir Samstagnachmittag weiter mit Siko. Genau, Siko hat geleitet, der silberne Engel. Jetzt ist mir auch der Titel wieder eingefallen. Ja. Er hat mir am Vorabend, beziehungsweise ein paar Abende vorher per Facebook halt quasi gezeigt, was er gerade bastelt. Das waren nämlich Gelatine-Cubes und ein Dungeon zusammengeklebt. Das sah sehr cool aus. Ja, genau. Stimmt. Hat er auch uns präsentiert, ja. Seine Galat, selbstgebauten Galat-Würfel. Ja, nicht nur präsentiert, ich hoffe, sie sind über euch hergefallen. Ja, sind sie. Aber der Reihe nach. Erzähl. Ja, genau. Also der Silberne Engel, da ging es darum, dass wir halt, also es ist ein D&D-Abenteuer, die Basis ist ein D&D-Abenteuer, die hatte Siko halt dann konvertiert für Dungeon Slayers. Ich weiß ja, ich glaube, es heißt auch der Silberne Engel. Ich habe aber keine Ahnung, ich kenne das Abenteuer jetzt nicht. Aber egal. Und da ging es halt darum, dass wir halt beauftragt wurden, das Skelett eines Engels zu bergen. Und das silberne Skelett, nicht der silberne Engel, das silberne Skelett hieß es. So, das Abenteuer. Man vermutete das Skelett halt in den Tiefen eines Brunnenschachtes. Also da gäbe es wohl noch ein unterirdisches Gewölbe, das eins von den Zwergen errichtet wurde. Und da hatte man halt das Skelett wohl vermutet, den Engel. Und da sollten wir uns also auf den Weg machen, das dann zu bergen. Und ja, da sind wir halt in die Tiefe abgestiegen nach einem kurzen Goblin-Kampf und haben den silbernen Engel auch relativ schnell, oder das silberne Skelett auch relativ schnell gefunden. Ja, wurden dann aber halt von Galadwürfeln überrascht, die halt bei D&D gerne mal dafür benutzt werden, um halt Gänge zu reinigen. Gänge zu reinigen, genau. Also quasi so die Staubsauger im D&D-Universum. Ja, von denen wurden wir leider fast vernichtet, was auch auf den Missbrauch der Angriffswürfel seitens des Spielleiters zurückzuführen ist. Da ist die Siko nämlich leider tatsächlich verguckt und uns damit fast zu Grabe getragen. Ich würde sagen, sie hatten Angriff 18, aber er hat versehentlich zwei Würfel benutzt und. Ja, richtig. Er hat versehentlich einen leichten Vorteil verschafft. Einen ganz leichten Vorteil. Ja. Aber es waren halt D&D-Monster, vielleicht hatten die Vorteile. Ja, das kann natürlich sein. Die hatten einen Vorteil, ja, das kann natürlich sein. Das stimmt. Nach den fünf Regeln vielleicht, ja. Ja, ja, und das hatten wir aber trotz alledessen abschließen können. Ja. Erfolgreich auch. Nachdem also Siko eingesehen hat, dass, dass das, was er da gemacht hat, nicht richtig war, hat das dann entsprechend auch wieder vereinfacht und dann konnten wir auch die Galadwürfel besiegen. Zerschneiden. Aber jedenfalls haben wir das Abenteuer dann noch abschließen können. Es gab auch keine Todesfälle, wenn ich mich richtig erinnere. Mein Charakter wäre fast gestorben, aber das wurde dann halt aufgrund der fehlerhaften Spielleitung wieder relativiert. Und von daher, naja, also das damit muss Siko jetzt erleben, dass wir ihn damit jetzt noch künftig aufziehen. Es hat trotz alledessen natürlich Spaß gemacht. Ja, schön. Ja, meine zweite Runde am Nachmittag war auf Manor Hill oder so ähnlich. Also am Ende jedenfalls Manor Hill. Und es war angekündigt als Zombie Slayers, Pep Slayers. Wobei Pep Slayers da sehr wenig drin war, weil es war eher eine ernsthafte Runde. Und so gut, es gab auch keine Zombies, sondern es gab im Endeffekt Ghule. Und ja, Gammon hat sehr schön gezeigt, dass man mit Zombie Slayers kann man halt nicht nur typische Endzeit machen. Endzeit und Survival-Horror. Man kann halt auch super was typisch Cthulhuides nachspielen oder eine typische Geister- oder Horrorgeschichte. Haben sich halt alle. Genau, achso, sein Abenteuer soll ich noch dazu sagen. Hatte er ja wohl selber kürzlich gespielt mit Savage Worlds. Der Spielleiter saß auch zufällig noch da. Der musste irgendwie in einer Stunde fahren und hat sich das dann auch am Anfang ein bisschen angeguckt. Und das hat auch auf Zombie Slayers-Regeln ganz wunderbar geklappt. Wir waren in den 70ern in England oder in den 80ern? Nee, in den 70ern. Genau. Und alles. Alle im Alter von 20 bis 30 und quasi von The Manor Hill sind wir als Kinder groß geworden, denn aber alle abgehauen aufgrund verschiedener Ereignisse. Ich zum Beispiel hatte mir das so ausgesucht, dass ich der Sohn von zwei Dienern, Angestellten dort waren und die haben dann quasi nach einem Ereignis ganz plötzlich dieses Anwesen verlassen. Und mehr wusste ich darüber auch nicht und jedenfalls hat uns alle der Lord eingeladen mit einer. Ja, ich dachte, es geht um die Erbschaft jedenfalls. Also ich habe mir schon ausgeguckt, was ich haben will und was die anderen kriegen. Und naja, wir haben uns dann alle halt vorab im Pub getroffen. Mehr oder minder zufällig, weil es die einzige Unterkunft im Dorf war. Kleines Dorf. Und im Dorf haben wir natürlich komisch geredet oder da draußen. Und das ist schon so gehört, erste Gemunkle. Ja, dann kauft ihr mal hier ein. Und sehr viel Fleisch. Fleisch. Ja, also hätte auch gut zur Zombie-Fütterung oder so gepasst. Ne? Jedenfalls, das war alles sehr mysteriös und ja, dann haben wir uns halt im Regen Richtung Anwesen aufgemacht. Ein Wagen ist noch im Schlamm stecken geblieben. Ja, sind dann dort angekommen und auf dem Weg dorthin ist uns eingefallen, irgendwie, dass die Lady des Hauses dass es dann eine Geschichte gab, dass deswegen alle. Und zwar war sie tot und wurde beerdigt, erwachte dann aber wieder in der Gruft und hatte nur noch von einem weißen Wesen berichtet, was sie von dort hat, vor dem sie dann weggelaufen ist und naja, lebte dann also wieder auf dem Anwesen. Okay. War dann aber schwanger. Und tot. Schwanger. Oder wie? Also, sie war erstmal schwanger. Okay. Es war wahrscheinlich tatsächlich ein normaler Scheintod. Und jedenfalls gebar sie dann einen Sohn und der war halt, sah so schrecklich und furchtbar aus, dass da die Angestellten oder viele der Angestellten die Beine in die Hand genommen haben. Und ja, das genau, das war so ein, achso, das basierte auf einer Geschichte von, da komme ich nicht auf den Namen, was man nicht vorher nochmal aufschreibt. Jedenfalls hat er uns die Passage vorgelesen mit dieser Hintergrundgeschichte, dass, wo uns diese Erinnerung so langsam wiederkam. Das war schon sehr cool. Ja, dann waren wir auf dem Anwesen, haben erstmal den alten Diener, den wir alle kannten, der natürlich auch schon deutlich älter war. Und dann kam halt der Besitzer des Anwesens, was halt schon so verfallen war und das Dach nur noch notdürftig repariert und so weiter. Also nicht so, dass er kein Geld mehr hatte, aber wahrscheinlich da niemand hinkommt und die meisten Diener ihn verlassen haben, bis auf den Butler. Naja, er konnte sich dann uns alle erinnern und hatte dann halt als Bitte, dass wir, er war davon beseelt sozusagen, dass sein Leichnam nicht in die Gruft kommt, sondern verbrannt wird. Dass wir dafür sorgen sollen. Klar, kann man aufgrund der Vorgeschichte auch verstehen und dann gab es noch so ein wird man nicht mit dem Mikro ein bisschen Lärm oben und gut, dann wusste man, dass auch der Sohn lebt und dass dafür keine Nachsorge getroffen war und ja, und aus irgendeinem Grund, weiß gar nicht, ob es einen speziellen Grund für gab, ich glaube, es war einfach so, verstarb er dann an einem Herzinfarkt und das hat dann den Sohn wild gemacht, weil der den Leichengeruch gerochen hat. Aber auch in den umliegenden Wäldern hat es die Gule angelockt. Und ich habe dann jedenfalls den Leichnam. Also, ach, das war die Geschichte mit dem. Achso, mein Name war übrigens 12 Seconds. Also 12 Sekunden, weil ich Boxer war und nach 12 Sekunden stand keiner mehr. Entweder ich nicht mehr oder mein Gegner. Oder beide. Ja, ich habe ihn halt ein bisschen locker gespielt und wie gesagt, auf mein Erbe gehofft. Ja, okay, ich habe ihn also relativ gefühlskalt auch genommen und dann hat irgendjemand vorgeschlagen, den nach draußen zu tragen. Mach die Tür offen, sehe ich da schon drei Gute. Klack. Die sich da genährt haben und ja, dementsprechend dann in die Bibliothek wieder gegangen. Dann, ja, wir packen ihn in den Kamin, verbrennen ihn da. Und, also, ich weiß nicht, ob das Kaminfeuer so heiß wird, dass man damit. Naja, jedenfalls war man sich dann auch relativ uneinig, weil wir natürlich auch einen Bücherfreak dabei hatten. Das können wir nicht mal brennen. Naja, und dann das heißt, musste man uns um den Sohn kümmern. Und gleichzeitig haben unten die Gude die Tür aufgesprengt. Ja, also genau, das war ist dann halt wilder Kampf in Brand teilweise. Wir wussten aber besser, sich jetzt irgendwie zurückziehen. Genau, und wir haben dann über den Balkon den Leichnam rausgeschafft. Wir sind mit zwei Autos gekommen, eins davon war so ein Mini. Das wäre in einigen Jahren scheint es Spitzenpreise erzielt, weil es eine seltene Lackierung war. Und was haben wir dafür gesorgt, dass es einen weniger gab, weil wir haben ihn ins Auto gepackt und das Auto angezündet. Und das wird natürlich heiß genug. Und ja, die spannende Situation am Ende war noch, dass der Bücherwurm nicht mitgekommen ist und noch versucht hat, wertvolle Bücher einzupacken und der deswegen noch fast von einem der Gule geschnappt wurde, musste dann drei Runden gegen Gule nicht im Kampf bestehen, sondern dass er halt schneller war. Und hat es tatsächlich auch alle drei Runden ganz knapp geschafft. Einmal mit dem Unentschieden. Und ja, dann sind wir da mit dem Auto geflohen und haben das hinter uns gelassen. Und seinen letzten Willen erfüllt. Und also, der Diener hat, glaube ich, das Auto gefahren. Ja, nee, oder ich habe es dann gefahren und der Diener durfte dann nebenan sitzen. Genau, aber auf jeden Fall hat es halt sehr schön gezeigt, dass halt Zombie Slayers muss. Man muss es nicht als Survival-Horror spielen. Nein. Man kann es auch wirklich als Horror, man kann es ganz gut spielen. Das ist halt das Schöne an Dungeon Slayers. Auch wenn es Dungeon Slayers heißt, es ist ein vollwertiges Rollenspiel. Man kann damit alles Mögliche machen. Es gibt, ich sag nur, es gibt ja jetzt mittlerweile ein ganzes Sozialsystem. Also du kannst da, wenn du Bock hast auf, oder keinen Bock hast auf Lied von Eis und Feuer, weil dir das Sozialsystem da zu doof ist, da gibt es ja neben dem ja. regulären Kampf und sozialen Kampf, den gibt es bei Dungeon Slayers auch. Wir stellen ihn in der Slay 4 vor. Ach ja, da müssen wir auch noch zukommen. Richtig. Oh, oh. Also alles klar. Weiter zu deiner zur Abendrunde. Abendrunde, ne? Genau. Genau. Bei Caesar war das. Bei Caesar. Star Slayers. Genau, Caesar ist jetzt sein Realname. Ich weiß jetzt tatsächlich seinen Vornamen nicht. Vorennamen nicht. Es sind überhaupt viel zu viele Slayer da, die nicht im Forum aktiv sind. Kann dazu ja, auch eine interessante werdet. Entwicklung. Ja. Nee, eine schlechte Entwicklung. Ja, aber. Ja, erstmal zur Runde. Ja. Genau. Ja, der arme Caesar. Die Runde kam eigentlich eher spontan zustande, weil ich mich eigentlich eingetragen hatte für eine Runde bei Seop. Ach genau, der musste leider früher gehen, weil er krank war. Genau, der hat sich irgendwie mit irgendwas, keine Ahnung, hat er sich irgendwas eingefangen. Deswegen wurde die Runde, seine Runde abends dann abgesagt und ich stand dann erstmal ohne Spielrunde da. Dann hat sich aber halt spontan noch was gefunden. Der Caesar hat sich dann also da entschieden, erstmalig in seinem Leben eine Star Slayers Runde zu leiten. Überhaupt eine Runde zu leiten. Überhaupt eine Runde zu leiten. Und er war die ganze Zeit dann ganz, ganz, ganz furchtbar aufgeregt. Er hatte also wirklich Angst, irgendwas falsch zu machen. Das konnte man ihm aber, glaube ich, ganz gut nehmen. Kann ich jetzt mit dem Drachen angreifen? Und alten Bastarde so, ja, Drachen hatten auf alle. Nimm einfach zwei W20. Einer reicht nicht, nimm zwei. Ja, genau. Nein, das hat er also wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht. Wir hatten großen Spaß. Das Abenteuer hat er sich halt mehr oder weniger dann halt aus den Fingern gesaugt. Spielte also im vorgegebenen Star Slayers Universum. Ja. Weil es also kein dem damalig vorgegebenen Star Slayers Universum. Dem damalig vorgegebenen Star Slayers Universum. Genau. Und handelte dann darum, dass also ein seit Jahren verschollenes Raumschiff des Imperiums plötzlich wieder aufgetaucht ist. Und wir haben quasi für eine, ja, für eine Diebesgilde, will ich es jetzt vielleicht mal so nennen, gearbeitet, die also rausbekommen hat, dass dieses Schiff wieder aufgetaucht ist. Und bevor also das Imperium irgendwie reagieren kann, hatten wir also die Aufgabe, unser Schiff schon mal vorher anzugucken. Es gibt ja auch so bei, jetzt hier auf ganz irdische Verhältnisse auf dem Meer, dass du halt diese, so Entdecker-Leute hast, die halt alte Wracks bergen und die ausbeuten kommerziell. So. Ja, nennen wir es Entdecker und nicht Diebe. Nee, ich weiß nicht, Entdecker heißt es auch nicht, aber die Richtung ist klar, die ich meine. Ja. Ja, jedenfalls sollten wir also dann, unser Auftraggeber hat uns dann halt sofort dahin geschickt, wir sollen sofort auf den Weg machen, bevor das Imperium halt, wie gesagt, da Wind von bekommt. Und das haben wir auch dann gleich gemacht. Und ja, wir mussten dann feststellen, dass das Schiff von kristallinen Auswüchsen ummantelt war. Und als wir dann halt an Bord gegangen sind, wurden wir dann in einem Lagerraum auch von einem Crewmitglied angegriffen, das ja, im Prinzip wie ein kristalliner Mensch aussah. Okay. Also überall welche kristallinen Auswüchse hatte und ja, uns dann angegriffen hat. Und wir haben dann relativ schnell rausbekommen, dass quasi im Lagerraum hat sich so ein, das muss also irgendwie doch ein lebender Organismus gewesen sein, aber halt ja. Ein kristalliner lebender Organismus, quasi eine Art riesiger Kristall hat sich da eingenistet. Der sich ja halt quasi auf das ganze Schiff ausgebreitet hat und dem es gelungen ist, dann die Crewmitglieder mit zu übernehmen. Und hast du auf Netflix diese relativ realistische Science-Fiction-Serie gesehen hier? Expanse? Expanse, genau. Ja, bis zu Staffel 3 habe ich es gesehen. 4 habe ich nicht gesehen. Gibt's da nicht diesen Kristall? Ja, das, ja, was, ja. Was sie am Ende von Staffel 1. Was sie auf die Venus. Oh, das habe ich fast gespoilert, aber. Meine zweite Superkraft übrigens. Mhm. Ja, doch, genau, ja. So in ähnlicher Form. Ja, okay, ja. Cool. Genau. Ja, nachdem wir den aber niedergestreckt hatten, der ist dann quasi wieder aufgestanden. Den muss man dann einsperren. Ja. Untötbar. Quasi untötbar. Deswegen haben wir uns dann vorgenommen, einfach dann wieder jetzt zu fliehen. Sind dann aber halt bei der Flucht. Nee, ist nicht wahr. Wir hatten noch ein bisschen Zeit, noch das Schiff noch zu erkunden, bevor uns das aufgefallen ist. Wir haben dann versucht rauszufinden, was da überhaupt passiert ist. Mhm. Haben wir dann versucht halt so in den Quartieren irgendwelche, ob wir da Logbücher finden oder Einträge irgendwo oder Papieraufzeichnungen. Und ja, sind dann halt dahinter gekommen, dass dieses Schiff tatsächlich Experimente durchgeführt hat mit diesen Kristallen. Dieses Schiff war im Prinzip ein Forschungsschiff, das mit diesen Kristallen experimentiert hat, das also dann halt auch komplett außer Kontrolle geraten ist. Den wichtigsten Fund, den wir aber gemacht haben, war, dass im Labor, wo die Experimente stattgefunden haben, lag noch ein quasi auf Eis gelegter Starslayer. Ah, okay, cool. Und im Starslayer-Universum sind das ja halt, ja, wie die Marines bei Warhammer, Marines, halt ja. Hochgezüchtete Supersoldaten, die halt stärker, schneller weiter sind als der normale Mensch. Und ja, dann ist es uns gelungen, quasi seine komplette Kühlkammer zu demontieren. Ja. Also so eine Kryokapsel war das halt, wo er drin gelegen hat, zu demontieren und während unserer Flucht zu demontieren. Die Kristallwesen waren uns quasi schon auf der Spur, also die wir standen also auch kurz vor dem nächsten Angriff. Wir haben aber diese Kryokapsel abgebaut und haben dann die Flucht ergriffen, auch erfolgreich, ja. Und sind dann halt auf unser Schiff zurück. Und damit endete dann auch das Abenteuer. Das ist also jetzt ein ganz hervorragender Cliffhanger, theoretisch für eine Weiterführung dieses Abenteuers. Fürs nächste Mal. Eigentlich hat das Cäsar jetzt nicht vorgesehen, aber meine Mitspieler, der German, der Markus und der Fabian, die wollten also unbedingt, dass er sich bis nächstes Jahr dann Gedanken macht, wie es dann weitergeht, weil wir haben jetzt einen Starslayer bei uns. Ja. Müssen wir gucken, entweder tauen wir den auf und schicken den in unseren Abenteuer als NSC immer vor. Oder wir verkaufen ihn an die Höchstbietenden. Oder müssen wir halt mal gucken, wie wir das dann machen. Jawohl. War sehr geil, war sehr lustig. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es gab zu Slavage noch einige neue Produkte. Und ehrlich gesagt, als ich am Anfang die ganzen DS-Hefte ausgelegt habe, das war schon ein sehr cooles Gefühl, weil die jetzt mittlerweile richtig Platz einnehmen. Bisher waren es ja nur Slay Nummer 3, Slayer Zombies und Wallgrass. Und es sind drei weitere dazugekommen, nämlich die Slay Nummer 4, die Wüstenslay. Ja. Die habe ich mit Olaf, der ja sein so eine Art Durchblätterformat aufnimmt bei YouTube, habe ich mit ihm zusammen einmal durchgeblättert und viel dazu erzählt. Also da würde ich jetzt mich kurz fassen. 82 Seiten, A4, 5 Euro. Wer jemals vorhat, irgendwas mit Wüste zu spielen, kann man nur empfehlen. Es sind allein 6 Abenteuer drin, massiv Zufallstabellen, Monster, also so 80% Kram, was man halt auf jede andere Fantasy-Welt konvertieren kann. Ja. Wir haben auch ein Star Slayers Abenteuer, ein Old Slayhand Abenteuer, einen Old Slayhand Spielbericht und ein Fire Slayers Spielbericht drin. Und für Metro ist auch noch, Gamma Slayers ist auch noch ein Abenteuer drin. Und ein Metro-Spielbericht, der mitgemacht Slayers bespielt wurde. So, ja. Auch von der Slavengen. Das zur Slay Nummer 4, also unheimlich cool geworden. Meisterarbeit hat auf jeden Fall Agumira gemacht, da kann man nur den Hut vorziehen. Und künftig die Slay Nummer 5 macht dann Agumira mit dem Zauberlehrling. Wir dürfen gespannt sein. Mhm. Ich werde mich vermutlich weiterhin um den Druck kümmern, haben wir genau. Das gar nicht. So, dann hatte ich mit einem Nachtdruck für Star Slayers, die Eremitia haben, die hatte letztes Jahr Serb mit den Druck und ich fand eigentlich schade, dass der ausverkauft ist und ja, bestimmt noch interessierte Leute gibt, also den habe ich in Kleinauflage nachdrucken lassen und sieht tipptopp aus, sind nur 24 Seiten, dafür halt Vollfarbe, besseres Papier, glaube ich, alle Optionen auf Premium gesetzt, weil ob ich jetzt, weiß ich nicht, im Einkauf sozusagen 2,90 oder 3,50 bezahle, war mir jetzt auch egal und dann kann man es halt für, ich glaube, 5 Euro ist auch dafür der Verkaufspreis. Ja. passt dann. Und Flost hatte das mit aus der Schweiz, nämlich Bakamar ist fertig geworden. Ein Zwergendungeon unter der Wüste, das heißt, wird auch auf die Slay Nummer 4 verwiesen, weil da kann man dann oberirdisch in der Wüste spielen und bei Bakamar dann unterirdisch. Ein riesiger Mega-Dungeon. Es ist eher ein, sag ich mal, Kampagnengerüst. Das heißt, die Abenteuer sind sehr grob geschrieben. Also ich schätze mal, er hat da bestimmt 3 bis 5 Spielabende dran gespielt. Das, was da passiert, ist aber auf einer Seite beschrieben. Also man muss da sicherlich noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Hat dafür aber auch die Möglichkeit, das halt zu individualisieren und halt sehr eigen zu gestalten. Oder man benutzt es halt generell als Beschreibung. Ich mag das sehr. Wir haben da zum Beispiel einen Gnollstamm, der da einen der alten Zwergenbereiche besetzt hat. An der Oberfläche sind es eher Orks, dann gibt es noch die Trollhöhlen. Bakamar selbst, also das, was jetzt schon gesichert ist, ist halt von einer Magiergilde mit Kristallgolems gesichert. Und die Zwerge, die da leben, sind halt eher, ja, haben so eine Diebesgilde gebildet. Und die versuchen dann über Schutzgeld und so weiter zu überleben. Ja, ja. Also genau, das ist dann DIN A5. Das sind irgendwie 50, 60 Seiten. Oh, und gibt es auch, ich habe ihn gleich angeschrieben, ich würde 30 Exemplare nehmen. Gibt es also auch bei mir. Ich darf die Deutschlandversorgung sicherstellen. Sehr schön. Ja, ich habe dir gleich vor Ort alles gesichert. Sehr schön. Ja, genau. Also wer zuschlagen will, 5 Euro jeweils pro Heft an mich und 2 Euro einmalig Porto-Verpackung dazu, egal wie viel man nimmt. Ja, achso, und eine Sache ist leider nicht erschienen, sozusagen, mit die ich ja eigentlich gedacht hätte, klappt. Und Slayer. Weil die Druckerei nicht super zuverlässig ist, nämlich Old Slayer Hand. Ich habe tatsächlich Waylander erreicht und das eigentlich auch noch rechtzeitig beauftragt. Das Problem von Softcore ist aber, die müssen länger trocknen. Auf der anderen Seite ist jetzt auch noch nicht eingetroffen, also muss ich da mich eh nochmal dran hinterhängen. Genau, habe ich halt Old Slayer in einer kleinen Auflage auch nochmal gedruckt. Softcover 250, 252, 256 Seiten sind es, glaube ich. Theoretisch 40 Farbseiten. Und das müsste dann so 15 Euro kosten. Ja. Ja, dann kann man halt auch Cowboy und Indianer spielen und ja, Old Sand ist halt auch ein sehr vielseitiges Setting, also ja, gut, will ich jetzt nicht im Detail beschreiben, es geht, ist eigentlich das Karl-May-Setting, aber mit Fantastik-Elementen. Karl-May hat in seinen etwas unbekannteren Western-Büchern auch oft Fantastik-Elemente drin, die er dann selber wieder entschärft hat, also zum Beispiel Decken, die da in so einer Höhle und vermuten da einen Geist, der wird auch näher beschrieben, was das ist und welche Legenden dahinter stecken. Es klärt sich dann aber alles natürlich auf. Ja. Und wir haben das halt, oder wir, sage ich schon, also Waylander hat das dann so gemacht, dass er diesen Geist halt ausgearbeitet hat, als fantastisches Element, das es den da tatsächlich gibt. Das ist halt der Unterschied zwischen Karl May und Old Slayer. Und du kannst aber Old Slayer auch ganz hervorragend für harte Western oder sonst was nehmen. Also man kann damit das ganze Western-Spektrum bespielen. Ich habe auch so ein bisschen was Wird-West mitgemacht. Also man kann ja auch crossovern, es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich hab da ein paar Setting-Ideen für Wild West festgehalten. Was weiß ich, dass die Indianer sich zu bestimmten Zeiten in die Höhlen zurückziehen. Die See von die Tentakelsee sozusagen. Und sowas. Ja, ja, schreibt einer Fortsetzung ja, zu unserem. Wenn ich etwas empfehlen darf als Comic, ist Manifest Destiny, ganz großartiger Comic. Ich hatte ihn, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt, dass es halt auch so eine Expedition, die es tatsächlich real gab, aber der Comic hatte quasi die Idee, dass es halt Erkundung ins unbekannte Gebiet ist und da stehen so Tore, die anscheinend wo immer sehr wirde Monster oder komische Geschehnisse drumherum sind. Und das ist wirklich toll. Hm. Ja, das ist der Kurzabriss, was es auf der Slayvention noch zu kaufen gab. Und demnächst, nämlich am 7.12. am Day of Slay in Hankensbüttel wieder zu kaufen sein wird. Ja, ich glaube, wir haben noch genau genug Zeit, das kurz vorzustellen. Ja. Du hast leider wahrscheinlich keine Zeit. Skandalöserweise. Der Day of Slayer findet am 7.12. statt. Wir haben uns vorgenommen, mit den Grenzlandslayern jetzt uns nicht nur einmal im Jahr zu treffen, was wir auch schon viel zu viele Jahre vernachlässigt haben, sondern uns gleich zweimal im Jahr zu treffen. Und endlich den Day of Slay wieder hochleben zu lassen, den wir ursprünglich mal zu meinem Geburtstag, glaube ich, eingeführt haben und hier schön Kirschwein getrunken haben und einen Abend, wo wir so einen Kirschwein gespielt haben. Jedenfalls haben den Pokal haben wir übrigens immer noch. Also die Kirschweinfontäne quasi. Sehr gut. Dann geht es über zwischen Helmstedt und Hankensbüttel hin und her. Jetzt sind wir in Hankensbüttel im Kubus, ein sehr tolles Jugendzentrum, wo quasi sich jeden Montag die Spielkameraden treffen und Brettspiele spielen. Aber es gibt da halt genug Räumlichkeiten, um da eine schöne 3-4 Runden abzuhalten. Wir werden... Mein Plan, kann ich mal so erzählen, vielleicht ändert sich daran noch, was um 10 Uhr treffen, um 11 Uhr bis 17 Uhr den ersten Slot bespielen, 17 bis 18 Uhr ein bisschen socializen, Abendbrot essen, Pizza bestellen oder sonst was und dann von 18 bis 24 Uhr mal den zweiten Slot bespielen und dann geht's ab nach Hause oder auch für die von weiter weg kommen, geht's dann vielleicht auch in die Hotellerie sozusagen. Ja, Agonira hat sich vorhin schon angekündigt. Und dementsprechend vermute ich, dass er den zweiten Teil dieses Rätselabenteuers anbieten wird. Mhm. Ich werde auch was anbieten. Könnte Old Land sein, könnte auch, wenn ein DC erschienen ist, ein Dungeon Slayer Scroll Classic sein. Wahrscheinlich das Abenteuer aus dem Grundregelwerk auf Dungeon Slayer umgeschrieben. Da muss man einiges an der Mechanik schrauben, weil die Trefferpunkte am Anfang zu hoch sind bei Dungeon Slayer. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Ich bin zwar nicht dabei, aber ich bin auf das Ergebnis gespannt. Ich denke, das werde ich auch auf 2 oder 3 Seiten dann vielleicht im Winter-Weihnachtskalender präsentieren. Ja, auch da gibt es Neuigkeiten, nachdem Siko das, also ich glaube, eingeführt hat es damals der Macher von DSX. Komme nicht auf seinen Namen. Siko hat den dann ja übernommen, bestimmt auch schon 5 Jahre gemacht. Gibt jetzt mittlerweile 8 Kalender, also länger als 5 Jahre gemacht. Und nächstes Jahr werde ich den dann übernehmen, das Sammeln. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ja, mein Inhikin-Vorteil ist, dass ich mal einige Back-Artikel habe, sag ich mal, die ich da auch einmal reinwerfen kann, wenn mal tatsächlich 3 oder 5 Artikel fehlen. Mhm. So, ja, also wir würden uns freuen, wenn ihr am 7.12. auch euch nach Hackensbüttel aufmacht und dazu stoßt, am besten vorher Bescheid geben, damit wir näher planen können, wie viele Spielleiter wir gleichzeitig brauchen. Also bisher sind es, wie gesagt, 3 Spielrunden. Dritte wäre die von Siko, der bestimmt was zu Pipe Slayers, was in der Pipeline ist, anbieten wird. Ja. Ja, unbedingt. Ja. Was ich noch vergessen habe, war auch weiß nicht, ob es interessant war, das musst du beurteilen, weil ich habe es vorgetragen. Wir haben ein paar News zu Dungeon Slayers oder ich habe mal so die Entwicklung Dungeon Slayers die letzten Jahre und wie es sich weiterentwickeln könnte. Darüber berichtet, habe ich aber bewusst dazu entschieden, das nicht mit Podcast-Mikro aufzunehmen oder das einfach auf das Slaymention zu belassen. Ja, ich denke, wenn, da ist das auch ein Thema für einen eigenen Podcast vielleicht sogar, wenn da was richtig spruchreich ist. Ja, ist auch manches noch nicht in trockenen Tüchern oder manches nur ein... Ja. Ja, man muss halt... Es ist halt ein lebendiges System und oder das ist ja das Großartige. Es ist noch ein lebendiges System. Seit 3-4 Jahren, seit 4 oder 5 Jahren nichts Neues mehr erschienen. Und trotzdem schaffen wir es jedes Jahr, den Adventskalender mit 24 tollen Artikeln vollzukriegen. Und allein, ich habe schon was, weil ich, bevor ich das mit Old Slayer geklärt hatte, noch was anderes im Auge hatte. Da ist ein Regelwerk dabei. Also ich habe ja schon, oder sagen wir mal so, ich habe die letzten Jahre immer geguckt, könnte ich den Adventskalender eventuell gucken. Da sind so 200 Seiten zusammengekommen. Oft noch plus Spielkarten an 2 oder 3 Tagen. Okay, und 200 Seiten kann man ja vielleicht drucken in so einem... Ich dachte, in so Bring-Ordner, ne? Da hast du halt so ein Workaround. Und dieses Jahr ist jedenfalls alleine. An einem Tag gibt es halt ein Regelwerk, was über 300 Seiten lang ist. Ja, und dann gibt es eine neue Slayer-Welt auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also, ich hätte mich dann gegen den Druck entschieden, weil er gesagt hat, dass es noch für ihn so eine Erprobung von dem Regelwerk ist und sehr viel in der Theorie drin ist und man müsste halt, weil über 300 Seiten auf 300 Seiten das irgendwie zusammengepresst kriegen, also zum Beispiel das Abenteuer rausnehmen oder es sind glaube ich über 40 Seiten Bildverweise drin, das kann man halt als PDF machen, aber ja. Ich sag mal, die kann man ja auch drin lassen, da habe ich nichts dagegen, die müssen halt bloß kleiner werden auf 4 oder 5 Seiten. Ja, genau. Deswegen habe ich es nicht gedruckt und ja, geduldet euch bis zum Weihnachtskalender, bis es raus ist. Könnte gut sein, dass das für den 24. vorgesehen wird oder für Nikolaus. Aber da wird es dieses Jahr auch wieder 24 coole Artikel geben. Auf jeden Fall, da sind wir gespannt. Ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Schaut mal bei der Slavention sozusagen, muss man rechtzeitig Karten kaufen. Schaut beim Day of Slay vorbei oder bei unserem Grenzland-Tink. Oder bei beiden. Oder bei beiden. Jawohl. Ja, und dann wünsche ich noch viel Spaß mit der Slay-Engine sozusagen. Auf jeden Fall. Wir haben ihn auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.